Kundgabe 5778, empfangen durch Bertha Dudde am 28.09.1953. Falsche Christi und Propheten. Die reine Wahrheit wird in der letzten Zeit ganz besonders angegriffen werden, und das ist das Wirken des Satans, der als Gegner Gottes die Wahrheit untergraben will, der das Denken der Menschen verwirrt, so dass sie die Wahrheit nicht mehr als solche zu erkennen vermögen. Und seine Mittel und Pläne sind fein angelegt, so dass auch oft Menschen sie nicht durchschauen wollen, deren Willen nicht gegen mich gerichtet ist, die es aber erkennen könnten, wenn sie allen Ernstes nur die Wahrheit begehrten. Gerade in der letzten Zeit werden Lichter und Truglichter zugleich aufblitzen. Und nun diese unterscheiden zu können, bedarf des ernsten Willens zur Wahrheit, weil es schwer sein wird, klar zu sehen. Denn es werden viele falsche Christi und Propheten erstehen, wie es angekündigt wurde, auch als ein Zeichen der Endzeit. Daraus geht hervor, dass sie unter dem gleichen Visier kämpfen werden, dass sie also als Abgesandte von oben sich vorstellen werden, dass sie die Worte Christi im Munde führen und den Menschen Dinge ankünden werden, die in zukünftiger Zeit leben, dass sie aber Vertreter dessen sind, der gegen die Wahrheit ankämpft, um die Menschen irre zu leiten, dass sie die reine Wahrheit nicht mehr erkennen können. Ihr brauchet also diese falschen Christi und Propheten nicht immer zu suchen außerhalb des geistigen Lebens, denn auch die Vertreter von Irrlehren innerhalb von kirchlichen Organisationen sind falsche Christi und falsche Propheten. Alle, die undeutliche, irreführende Erklärungen abgeben, müssen dazu gezählt werden, sowie alle, die zu verhindern suchen, dass den Menschen die reine Wahrheit zugeführt wird, die also festhalten an den verbildeten Lehren und den Menschen die Denkfreiheit beschneiden, indem sie ihnen vorenthalten, was aufklärend wirken könnte. Alles Unwahre ist das Werk falscher Christi und Propheten. Und das zu unterscheiden, bedingt unwiderlegbar den ernsten Willen zur Wahrheit, der auch bereit sein muss, etwas hinzugeben, was der Mensch ständig vertreten hat, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Ihr Menschen könntet euch also nur schützen gegen das Wirken des Gegners von Gott in der letzten Zeit vor dem Ende, wenn ihr euch dem in die Hände gebet, der die Wahrheit ist, von Ewigkeit. Wenn ihr ihn im ernsten Willen nach der Wahrheit bittet, dass er euch schütze vor Irrtum und dann Auge und Ohr öffnet, dann werdet ihr es gefühlsmäßig erkennen, was ihr annehmen oder ablehnen sollet. Dann werden euch keine falschen Christi und falschen Propheten blenden können mit einem Truglicht. Dann wird ein sanftes Leuchten, das im Herzen aufflammet, euch die Sicherheit geben, dass ihr in der Wahrheit steht. Und dann werdet ihr diese Wahrheit auch überzeugt vertreten und euch dafür einsetzen im letzten Kampf auf dieser Erde. Und ihr werdet rechte Streiter Christi sein. Amen.